Aufstehen. Aufstehen. Aufstehen. Aufstehen. Aufstehen. Aufstehen. Aufstehen. Aufstehen. Aufstehen. Aufstehen. Aufstehen. Aufstehen. Aufstehen. Aufstehen. Dieser Tag sieht wunderbar aus. Aufstehen. Aufstehen. Los, spielt mit, kommt alle heraus und lächelt dabei. Augen weit auf und raus aus dem Bett. Einfach aufstehen. Aufstehen. Aufstehen. Aufstehen. Leute, seid so nett. Bleibt nicht im Bett, denn es gibt noch mehr zu tun, als nur sich auszuruhen. Das wisst ihr auch. Ihr tanzt und klatscht, ihr hüpft und springt, rennt mit Freunden rum und singt. Also aufstehen, aufstehen. Dieser Tag sieht wunderbar aus. Aufstehen, aufstehen. Los, spielt mit, kommt alle heraus und lächelt dabei. Augen weit auf und raus aus dem Bett. Einfach aufstehen, aufstehen. Aufstehen. Aufstehen. Aufstehen. Aufstehen. Aufstehen. Aufstehen. Niemand weiß genau, was der Tag uns bringt. Doch freut euch schon mal drauf und singt. Also sollten wir aufstehen. Aufstehen. Dieser Tag sieht wunderbar aus. Aufstehen. Aufstehen. Los, spielt mit, kommt alle heraus. Dabei. Augen weit auf und raus aus dem Bett.